Patos, take us to the All the Meisters! All the Meisters! All the Meisters! Sieg im Einbruch-Mühlung! Neuer Tod ist bereit! Spiel die Olympic Schneller! Sieg die Helden der Zeit! Uns nur die Trophäen, die man mit nach Hause nahm. Wie die alten voller Fotos, die niemand zu sich bekam. Niemand zu sich bekam! Wunderbar, der Wechsel liefert! Sogar aufgewiesen ist! Wir waren eine Runde immer! Nicht gesehen und nicht vermisst! Hab kein Gut vorbereitet, war es sicherlich! Geschieht zu kleiner Stunde, der Tag geht sich! Die Tapete hat wieder alles, hat seinen Zweck! Wir nehmen wie eine Uniform ins Gepäck! Wir sehen mit ihnen unser Leben, aufgeschrieben und verlegt! Immer letztes Mal zu erinnern, wo man Weber geht! Wo man Weber geht! Der Gesang ist zur Pose! Inszeniert euch studiert! Wurde an euch zu täuschen! Euch ist uns unangeniert! Wer die Arte vor! Wer die Arte vor! Wer die Arte vor!